Aber wie wir in Kapitel 7 und auch in Kapitel 8 erfahren haben, fanden viele Gesellschaften in tropischen Wäldern höchst erfolgreiche Wege, um selbst unter den schwierigsten Umständen Lebensmittel zu produzieren. Das Ganze sah vielleicht nicht aus wie die landwirtschaftlichen Anbauflächen, die nach unserer heutigen Vorstellung Städte und Staaten ernähren müssen. Es diente aber als Lebensgrundlage für eine erstaunlich große Bevölkerung und ihre gesellschaftlichen Strukturen. Wir werden uns jetzt einigen besonders berühmten Beispielen für angebliche tropische Katastrophen zuwenden. Dem klassischen und nachklassischen Maya, dem Reich der Khmer in Kambodscha und den Städten im Norden Sri Lankas. Dabei werden wir erfahren, wie unermüdliche archäologische Forschung in den letzten beiden Jahrzehnten unter Anwendung neuester wissenschaftlicher Methoden zu Land und aus der Luft zu neuen, weit günstigeren Einschätzungen der Welt unter den Baumkronen gelangt ist. Wie wir feststellen werden, blühten die tropischen Städte vor der Kolonialisierung nicht nur auf, sondern sie gehörten in vorindustrieller Zeit sogar zu den umfangreichsten Stadtlandschaften der Welt, die das alte Rom, Konstantinopel, das heutige Istanbul, und die antiken Städte Chinas bei weitem in den Schatten stellten. Wir werden erfahren, dass sogar das angeblich besonders unberührte Waldgebiet des Amazonasbeckens in Wirklichkeit die Heimat von Millionen Menschen war, die sich auf ein Netzwerk stadtähnlicher Siedlungen verteilten. Die tropischen Städte der Antike waren oftmals bemerkenswert widerstandsfähig. Manche von ihnen überlebten viele Jahrhunderte länger als städtische Netzwerke des Kolonial- und Industriezeitalters in einer ähnlichen Umgebung. Zwar standen auch sie vor ungeheuren Herausforderungen, und oft musste man sowohl die Gesellschaftsstruktur als auch den Ort der Siedlungen revidieren, um mit dem sich verändernden Klima und der letztlich übermäßigen Nutzung der umgebenden Landschaft fertig zu werden. Die Menschen entwickelten aber auch völlig neue Stadtkonzepte. Diese alten Stadtanlagen waren weitläufig, von Natur durchsetzt und kombinierten Lebensmittelproduktion mit gesellschaftlich-politischen Funktionen. Damit ziehen sie im 21. Jahrhundert die Blicke der Stadtplaner auf sich, die sich mit den tropischen Wäldern als Orten einiger der weltweit am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen auseinandersetzen müssen. Wie Landwirtschaft, so betrachten wir auch den Begriff Stadt, oftmals mit den Scheuklappen der abendländischen Sichtweise. Vor dem Hintergrund unserer eigenen Erfahrungen stellen wir uns darunter ein kompaktes, dicht besiedeltes Gebiet vor. Die Heimat der Eliten von Verwaltung und Politik, voll geschäftigem Handel und Industrie und ernährt von großen landwirtschaftlichen Anbauflächen und Tierherden, die oft in einer gewissen Entfernung vor den Stadtgrenzen angesiedelt sind. Seit der Archäologe Gordon Childe vor über 50 Jahren die Begriffe der landwirtschaftlichen und der urbanen Revolution als zwei wichtige Stationen der Menschheitsgeschichte geprägt hat, gilt das Gleiche im weitesten Sinn auch für die Archäologie. Im Nahen Osten grub man riesige Terts aus, hügelförmige 6000 Jahre alte Stätten aus Lehm, Ziegeln und Schutt, bei denen es sich um die ältesten Städte handelt. Diese wurden ebenso wie die Städte der klassischen Antike und des alten China zum Maßstab für Ursprung und Ausdehnung einer Siedlungsform, die in erheblichem Maße noch heute das Leben vieler Menschen prägt.